Kundgabe 2327. Empfangen durch Bertha Dudde am 7. und 8.5.1942. Gottes Wille oder Zulassung? Freier Wille. Der Wille Gottes ist entscheidend für jegliches Geschehen in der Welt, auch wenn es den menschlichen Willen zum Anlass hat. Nur was Gott will oder was er zulässt, kann geschehen oder ausgeführt werden. Und dennoch ist der Mensch für seinen Willen verantwortlich. Gott weiß sowohl um den Willen des Menschen seit Ewigkeit und auch um die Auswirkung dessen. Und doch hindert er die Menschen nicht, ihren Willen in die Tat umzusetzen. Doch diesen Taten entsprechend greift auch sein Wille ein, sodass das Seelenheil dadurch gefördert werden kann. Das irdische Geschehen wirkt sich zumeist auch irdisch aus. Und dass Gott diese irdischen Auswirkungen zulässt, ist den Menschen oft nicht begreiflich. Gottes Sorge gilt aber den Seelen der Menschen, wo diese in Gefahr sind, greift er ein. Jedoch auch nur in der Weise, dass der Wille der Menschen trotzdem unangetastet bleibt. Er hindert sie nicht, ihre Taten auszuführen, wenngleich sie böse sind, das heißt, nur aus der Lieblosigkeit geboren werden. Und das lässt die Menschen an der Existenz eines Gottes der Liebe, Weisheit und Allmacht zweifeln. Ein gewaltsamer Eingriff aber wird sie genau so an dieser Existenz zweifeln lassen. Denn solange sie es nicht erkennen, dass die Freiheit des Willens den Menschen nicht beschnitten werden darf, sollen sie zu dem werden, was ihre Bestimmung ist. Werden sie es auch nicht verstehen, dass der Eingriff Gottes nur der geistigen Entwicklung wegen nötig ist. Denn wieder werden sie nur das irdische Geschehen betrachten und dessen Auswirkung auf das irdische Leben. Immer aber ist es göttlicher Wille, dass alles, was geschieht, irgendwie der Seele zum Nutzen gereichen kann. Dass also, wenngleich der Körper in Gefahr ist, die Seele ungefährdet bleiben oder große geistige Vorteile daraus ziehen kann, je nach ihrem Willen. Die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ist so groß, dass er wahrlich nichts geschehen ließe, was den Menschen hinderlich wäre zum Aufstieg nach oben, der Sinn und Zweck des Erdenlebens ist. Doch andererseits lässt er auch der Gegenkraft jede Entfaltungsmöglichkeit, damit sich der freie Wille selbst entscheide. Ist dieser freie Wille dem Bösen zugewandt, so wird er dennoch den Menschen nicht unfrei machen, weil dies wieder die göttliche Ordnung wäre. Jedoch diesem dem Bösen zugewandten Willen entsprechend lässt er nun das, was dieser Wille veranlasst hat, sich auswirken. Und es müssen die Auswirkungen irdisch zwar äußerst leidvoll sein, wenn sie einen geistigen Fortschritt nach sich ziehen sollen, ansonsten die Menschheit das Böse nicht verabscheuen lernt und immer mehr dieser Macht verfallen würde. Der geistige Zustand der Menschen ist entscheidend, ob und wann Gott selbst eingreift und dem Wirken der schlechten Kräfte ein Ende setzt. Wendet sich der Wille der Menschen Gott zu, dann ist die Macht des Bösen gebrochen und er findet keine Stätte, wo er erfolgreich wirken kann. Gott hindert ihn nicht, die Menschen selbst aber können ihn hindern und folglich sind sie selbst durch ihre Zustimmung oder Ablehnung fördernd oder hindernd für das, was geschieht. Gottes Wille können schlechte Taten niemals sein, ausgeführt werden aber können sie nur, so sein Wille sich nicht dagegen stellt. Und also lässet er das zu, was der Wille der Menschen selbst veranlasst, auf dass sie durch die Auswirkung ihren Willen selbst ändern und so ihrem eigentlichen Ziel näher kommen, das heißt, sich Gott zuwenden. Doch es schließt dies nicht aus, dass Gott selbst eingreift, so er es für geboten erachtet. Denn auch dem Wirken der schlechten Macht sind Grenzen gesetzt, die er nicht überschreiten darf. Ist aber der menschliche Wille ihm noch zugewandt, dann wird auch der göttliche Eingriff für die Menschen sich irdisch äußerst leidvoll auswirken. Denn wieder ist es die Seele, die in Gefahr ist und die durch diesen Eingriff befreit werden soll. Wird also nur das Weltgeschehen beachtet und dessen Auswirkung auf das irdische Leben, so wird schwerlich von Seiten der Menschen anerkannt werden, dass der Wille Gottes bestimmend ist. Und folglich wird Gott abgelehnt werden von denen, die dem Erdenleben keinen tieferen Sinn und Zweck zugestehen, weil sie eine weise und liebevolle Führung nicht erkennen können, die durch Leid und Trübsal eine Annäherung an sich erreichen will, unter Achtung der Willensfreiheit der Menschen. Amen.